Diesmal das erste Gewinnspiel im Conancast überhaupt. Ihr feiert hier sozusagen also eine Weltpremiere. Rechtsweg ist ausgeschlossen, bla bla bla bla. Hallo und herzlich willkommen zum 8. News-Podcast im Jahr 2014. Heute haben wir uns hier nach dem Wochenende der Animagic versammelt und präsentieren euch die News aus dem letzten Monat. Das war natürlich der Juli 2014. Eine Woche später als geplant, aber ich hoffe, das könnt ihr noch verkraften. Dazu gibt's heute einen großen Rückblick zur Animagic 2014 in Bonn. Und mit dabei ist heute auch Bianca. Hallo Bianca. Hallo. Dann begrüße ich Olli. Hallo Olli. Hallo liebe Hörer, ich hoffe, ihr hört heute aufmerksam zu. Und zu guter Letzt ist auch dabei unser Stargast. Hallo Kevin. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, wieder mal ein News-Podcast ohne Marcel und auch ohne Clemens. Ich hoffe trotzdem, dass er euch gefallen wird. Denn wir haben auch viel im Gepäck heute, vor allem die Animagic als großes Thema natürlich. Und dann noch eine Exklusivmeldung von Conan News. Zunächst möchte ich allerdings damit beginnen, dass wir einen Conancast rausgebracht haben, der Conancast Nummer 75, ein von langer Hand vorbereiteter Jubiläumsband 80. Da dreht sich alles um den Band 80, der ja auch vor einiger Zeit hier in Deutschland erschienen ist. Ihr werdet es mitbekommen haben. Da blicken wir nochmal zurück, was denn mit diesem Band los ist, worum es inhaltlich geht, wie er aufgemacht ist, was EMA dort gemacht hat. Ja, ihr solltet es, glaube ich, schon kennen von den früheren Band-Podcasts. Genau, dann hatten wir noch ein Gewinnspiel. Da haben wir viermal Band 80 verlost. Nicht wahr, Kevin? So ist es, ja. Wir hatten wieder hunderte Teilnehmer zu verzeichnen. Und was sonst noch zu sagen wäre, ja, die sind ausgelost und dürfen sich alle mal melden. 201 Kommentare. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ja, wir bedanken uns natürlich bei Edmund Manga, ne? Ja, nicht vergessen. Wie gewohnt. Ist ja schon ein bisschen häufiger vorgekommen, dass wir mit Edmund Manga kooperiert haben, ja. Genau. Wo ich mich nochmal bedanken möchte, ist bei Frau Schanakowski von EMA. Die hat jetzt ihren Posten abgegeben in der Presse- und so weiter Abteilung. Da begrüßen wir jetzt Frau Lüb, die uns auch in Zukunft weiterhin begleiten wird, auch schon begleitet. Sehr tatkräftige Frau, sehr aktive Frau. Wir freuen uns. Vielen Dank. Ja, genau. Jetzt habe ich die perfekte Überleitung. Und zwar konnten wir Frau Lüb auch schon auf der Animagic 2014 treffen. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, die war in Bonn. Und wir waren zu viert vor Ort, hatten auch ein kleines User-Treffen von Conan News aus. Mhm. Ja, wie fandet ihr denn die Animagic 2014? Seid ihr begeistert? Super! Super, ja. Also, ich fand es wirklich atemberaubend, also es war meine erste Animagic und ich war total happy, dass ich da sein durfte. Also es gab ja nicht nur das übliche Convention, sag ich mal, was ich kenne mit Cosplayer fotografieren, die Stände besuchen, Mangas kaufen, sondern es wurde auch viel vom Programm geboten. Es gab Konzerte, japanische Trommler, Workshops, Kino, also Wahnsinn. Ja, ich kann ja mal am Anfang anfangen. Also ich war, wie so häufig schon, wieder mal für EMA vor Ort. Hab mich auch wieder sehr gefreut, war sehr stolz, wieder Teil des EMA-Teams sein zu dürfen. War da schon am Freitagmorgen oder Mittag, 14 Uhr hat die Animagic ja bekanntlich aufgemacht, bis 18 Uhr vor Ort. Dann kam Kevin 18.30 Uhr an. War doch so, ne? Und ja, Olli, ja, genau. 19.30 Uhr, also Bianca war den ganzen Tag schon auch mit auf der Animagic. Dann haben wir uns gemeinsam die wirklich grandiose Eröffnungsfeier angeschaut. Ich konnte sie ja im letzten Jahr schon bewundern und diesmal war sie wirklich auch wieder wundertoll. Hat mir sehr, sehr, sehr gefallen. Auch die ganzen japanischen Ehrengäste, die dort vorgestellt wurden. Ich finde, da kriegt man erstmal einen richtigen Einblick, was einen denn so wirklich auf der Animagic erwartet. Man liest ja vorher immer so Namen und denkt sich, ja, da ist eben jemand. Aber da sieht man dann erstmals die Gesichter hinter diesen Namen und das lässt die Vorfreude natürlich auch schon steigen, wenngleich das Wochenende natürlich wieder mal viel zu schnell vorbeiging. Ja, Samstag waren wir dann von 10.30 Uhr bis 18, 19? Ich glaube 19 Uhr, ne? Auf der Animagic. Ja. Alle zusammen. Und am Sonntag war ich dann nochmal mit Bianca von 11 bis 18 Uhr dort. Ja, wobei 19 Uhr am Samstag ist ja gelogen. Wir waren da bis nachts um 1. Ah, stimmt, ja. Der Händlerraum hat dann um 19 Uhr zugemacht und danach ging es dann noch munter weiter mit Bühnenprogramm. Konzerten. Genau, wir haben da zwei haben wir gesehen, die letztes Jahr schon da waren. Und Milktab, wirklich grandiose Sänger und vor allem Entertainer. Ich glaube, das ist trifft's viel mehr. Ja, Entertainer, in jedem Fall, ja. Ja, Luna Haruna konnten wir teilweise auch sehen, wenngleich wir kein ganzes Konzert gesehen haben. Also oder das habe ich schon gesehen. Du hast es gesehen, ja. Du hast ja auch ein Autogramm geholt, ne? Genau. Das war nämlich noch das besondere Extra davon. Wenn man sich die CD davon am Peppermint-Stand gekauft hatte, dann hatte man sozusagen das Vorrecht auf ein Autogramm. Und die CDs waren an allen Tagen ziemlich schnell ausverkauft, kann man sagen. Ja? Aha, cool. Ja, also es wurde dann, glaube ich, auf Twitter oder so berichtet, dass Peppermint dann am Freitagabend noch getweetet hat, so nennt man das, glaube ich, dass nochmal CDs nachbestellt wurden, weil sie alle ausverkauft waren. Wow. Ja, gute Strategie, sage ich mal, wenn man ein Autogramm bevorzugt an die verteilt, die so eine CD haben. Ja, klar. Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand diese Animagic auch super viel besser als die letzte, auf der ich da war. Ich war vor 2 Jahren, 2012 schon mal da, war eigentlich relativ enttäuscht, weil ich immer dachte, oh, das ist so teuer und da kannst du auch auf andere Conventions gehen, die sind genauso gut. Aber jetzt, wo ich endlich mal das ganze Rahmenprogramm mit den Showgruppen genossen habe, den Konzerten, den Kinos, muss ich sagen, es war die geilste Convention, auf der ich je da war. Und ich muss auf jeden Fall eins richtig stellen. Wir waren nicht nur zu viert da, wir waren noch zusammen mit Kai, alias Matantel Konanda, der auch Teil unserer Gruppe war. Die meisten Leute kennen ihn nicht aus dem Podcast, aber viele von euch kennen ihn aus dem Forum, von User-Treffen. Er organisiert immer die Treffen im Phantasialand. Und weil ich weiß, dass er jeden Conncast von Anfang bis Ende durchhört, schöne Grüße an Kai. Ja, also ich fand's auch schön, dass wir da wirklich auf der Animagic waren und so viel mitgenommen haben, auch so viele Leute getroffen haben. Ich kann es eigentlich alles gar nicht aufzählen. Ich weiß noch, dass wir Cola vom damaligen Dub-Projekt getroffen haben. Ja, der hat mich angeschaut. Bist du Marvel? Oh, ja. Ich hab eine Stimme erkannt. Oh. Und dann lag ich schon fast mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden irgendwie, ja. Aber er war ja wegen dir da, Philipp. Er hat ja dann alle 2 Sekunden gefragt, wann kommt Philipp? Ja, also es war wirklich wieder so viel los, die Halle war brechend voll. Naja, okay, hielt sich noch im Rahmen, muss man sagen, aber trotzdem relativ voll. Ja, ausgebucht auf jeden Fall. Ja, das sowieso, klar. Und was ich auch toll fand, ist wie immer der EMA-Stand, diesmal mit extra Conan-Logo vorne drauf, Band 80. Obwohl er gar nicht zu den Neuheiten gehörte, war vorne extra ein Conan-Hinweis drauf. Fand ich sehr, sehr schön, auch dass Conan so im Rampenlicht stand. Man könnte ja bei EMA manchmal denken, dass er Sailor Moon oder Inuyasha oder was weiß ich was im Zentrum steht. Aber diesmal war es tatsächlich Detektiv Conan. Und nicht nur das, es gab sogar bei dem Losgewinnspiel von EMA bei der Tombola gab es nicht nur eine Wii U zu gewinnen oder ein Kindle Fire HD, sondern auf Platz 3 stand das Detektiv Conan Fanpaket und nicht etwa das Sailor Moon Inuyasha oder sonst was Fanpaket. Genau, da gab es ja einen kleinen Fußball und ein Kick It Like Conan Sonderband. Und in einem anderen Paket gab es noch einen Kinofilm und einen Manga, glaube ich. Also es gab 2 Conan-Fan-Pakete und da haben wir natürlich, ungelogen, ich weiß nicht wie viel Lose gekauft, ich glaube ich hatte 30. Wir sind arm, ja. Ja, und ausgerechnet 5 Personen vor mir gewinnt natürlich einer die Wii U. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Vielleicht nur, dass wir Rieke Werner getroffen haben. Oh! Ja! Rieke Werner und Nino von Nino Taku TV. Stimmt, ja. Also alles wieder super, viele Persönlichkeiten. Ja, super nette Persönlichkeiten sogar. Muss ich ganz ehrlich sagen, super lieb. Und so hübsch. Kevin. Ja, war sehr schön. Mir wird schon wieder ganz warm, Leute. Ja, also das Foto wird und auch das Drumherum mit Frau Werner wird mir so schnell... ich kann nicht mehr reden, ja, danke. Können wir weitermachen? Uiuiui. Ja, toll, wirklich klasse, ja. Am Anfang war ich noch sehr mürrisch drauf, wegen dem Preis, oder wegen des Preises, Philipp. Es war ja, teuer ohne Ende. Von der Animagic insgesamt, gelohnt. Ja. Ja, okay. Es hat sich aber wirklich, wirklich, wirklich gelohnt. Ja, das freut mich zu hören. Ja, das muss ich auch sagen. Also ich war ja eine, die schon immer die extrem teuren Preise angefochten hat. Aber wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, wie teuer auch allein die Miete für die Beethovenhalle ist, die Flugtickets für die ganzen Japaner, dann sage ich, okay, ist berechtigt. Und das Programm war so super, also das, was wir geboten bekommen haben. Wer das Rahmenprogramm da nicht nutzt, ist selber schuld und der lässt einiges Geld durch die Lappen gehen. Ja, man muss das Rahmenprogramm nutzen, sonst ist das ganze Geld verschwendet, nicht, ne? Mehr oder weniger. Man muss auch wirklich, das habe ich festgestellt, das ganze Wochenende ausnutzen. Also vom Freitagbeginn an bis zum Sonntagende da bleiben, um wirklich alles in vollen Zügen genießen zu können. Ja, also ich würde auch nie wieder so ein freches Ticket buchen. Also nur Freitag und Samstag oder so, das mache ich nicht mehr. Ja. Nicht mehr komplett oder gar nicht. Milktab sagt ja so schön, Spaß muss man sich machen. Ja. Eine Lebensweisheit. Genau. Und nicht zu vergessen, wenn ihr alle 3 Tage kommt, bringt Energy Drinks oder Kaffee mit. Also wenn ihr bis nachts um 1 hängt und dann morgen um 10 schon wieder da seid, ist schon anstrengend. Aber das ist es wert. Das lohnt sich auf jeden Fall. Auf jeden Vor Fall. Ein paar Wochenenden im... Ja, einige Deutschland-Premieren sehen konnte in den Kinos. Nicht zuletzt den 17. Conan-Film. Ja. Mit deutschen Untertiteln. Mit deutschen Untertiteln. Wie hat er euch denn gefallen? Er war super, nicht sehen. Mega genial. Also, ich dachte am Anfang, ja, irgendwie die Einleitung ungewöhnlich lang. Bisschen Wasser drumherum. Okay, cool. Aber das war wirklich der Oberhammer. Also, ich saß da mit Bianca und Olli in der letzten Reihe. Wir hatten also relativ gute Plätze noch bekommen, aber sagenhaft. Also, wir waren am Ende auch wieder so heiß vom Film. Also, ich habe genossen ohne Ende. Das war was ganz Besonderes. Es ist was ganz Besonderes, wenn man seine Lieblingsserie mit so vielen Leuten ansehen kann. Das macht einen wirklich unendlich glücklich. Also der Film ist auf jeden Fall wert, lohnt es sich darauf zu warten und es wird auf jeden Fall immer wieder spannend sein, sich den anzugucken. Mhm. Und es wird auch einen Audiokommentar dazu geben, wie so oft schon. Mit uns allen. Ich glaube, da freuen sich die Moderatoren mehr drüber als die ganzen Hörer. Ja. Allerdings gab es auch noch eine traurige Meldung im Zusammenhang mit der Animagic. Und zwar hatte Kevin mit Kase gesprochen, hatte die Ehre sozusagen, mit Kase zu sprechen zu dürfen und musste da etwas mitgeteilt bekommen, was man so eigentlich nicht mitgeteilt bekommen wollte. Nicht wahr, Kevin? In der Tat. Ich habe eigentlich nur ein liebes, nettes Gespräch besucht, ein paar neue Infos. Und auf einmal, ich bekam neue Infos, aber die haben mich ziemlich geschockt. Nämlich, Film 17 wurde verschoben vom 26. September auf den 31. Oktober, damit über einen Monat nach hinten. Begründet hat man das von wegen mit den Sommer- und Urlaubstagen, die aktuell so sind. Und damit könnte man den ursprünglich geplanten Veröffentlichungszeitrahmen eben nicht einhalten, da nicht alle Synchronsprecher vollständig zur Verfügung stehen sollen. Ja, was soll man sagen? Traurig, die Meldung. Ich werde nochmal in Erfahrung bringen, wie es denn dann mit der Konichi aussieht, ob man den Film dann dort überhaupt noch zeigen kann. Das wollte ich nämlich gerade sagen, eigentlich. Genau, dort wird er ja dann immer schon mit der deutschen Synchro gezeigt, während er auf der Animagic noch mit Untertiteln läuft. Eigentlich also, wird er dort das nicht konnte man mir so genau noch nicht sagen. Ich werde aber nochmal in den nächsten Tagen recherchieren, knallhart, wie ich bin. Und was soll ich noch sagen? Also es ist schade, aber es war mehr oder weniger absehbar. eigentlich sollte der auf der Konichi ja sogar schon zum Verkauf angeboten werden, vorab, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich schätze mal, das wird dann damit auch nicht möglich sein. Mitte September bis Ende Oktober, ob die da schon alle fertig haben, würde mich jetzt ehrlich gesagt wundern. Und ich würde mich positiv überraschen, wenn es doch möglich wäre. Aber ich rechne jetzt momentan nicht damit. Nein, daran glaube ich nicht. Aber wer den Film sehen konnte mit japanischen Untertiteln auf der Animation, wer weiß. Warten lohnt sich definitiv. Nun gut, dann machen wir noch weiter mit einer weiteren erfreulichen Nachricht nach der Animagic. Und zwar veranstalten wir in Zusammenarbeit mit EMA ein weiteres Gewinnspiel. Von dem einen hatte euch Kevin ja vorhin schon berichtet. Juhu. Diesmal das erste Gewinnspiel im Conancast überhaupt. Ihr feiert hier sozusagen also eine Weltpremiere. Und zwar verlosen wir einmal Band 79 und Band 80 unter all denjenigen Hörern, die bei uns im Newsblog auf conannews.org, ich ziehe die Verweise mal vor, einen Kommentar unter diesem Podcast hier veröffentlichen. Also ihr sucht dann raus News Podcast Nummer 8 2014, wenn ihr den Podcast meinetwegen über iTunes hört oder sonst wo, gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, bei uns im Newsblog einen Kommentar hinterlassen und schwupps, seid ihr auf der Liste der Auszulosenden und habt die Möglichkeit, Band 79 und 80 zu gewinnen. Also da viel Glück. Rechtsweg ist ausgeschlossen, bla bla bla bla. Genau. Barauszahlung übrigens auch, ne? Also, ja, ihr kennt das Ganze, ja. Umtausch auch. Dann machen wir weiter mit dem Anime in Deutschland, mit dem regulären Programm. Da sind jetzt für den Wandkalender 2015 erste Kalenderblätter und auch die Rückseite aufgetaucht, oder Kevin? So ist es. Warum wir diesen Kalender bei Anime einstufen übrigens, Kase hat den 14er Kalender noch als Kase Manga veröffentlicht und diesen aber als Kase Anime vorgezogen. Wir wissen nicht warum, coole Sache, super cool. Das Cover wurde geändert. Es sieht jetzt sehr viel einladender aus und nicht mehr in so einem gewagten Neon Quatsch. Entschuldigung. Wollte ich auch gerade hinzufügen, ja. Ja, also, ja, tut mir leid. Und wir sagen euch auch exklusiv warum. Nämlich gab es Probleme mit Inhalt und Cover und da musste sich Kase und der japanische Lizenzgeber noch einmal etwas neu abstimmen. Nun aber sind beide Seiten zufrieden und konnten uns ihn präsentieren. Das Cover wunderhübsch, ein paar Kalenderblätter vorhanden, wunderhübsch. Könnt ihr bei uns ansehen auf conannews.org. Wir haben berichtet und ja, am besten noch mal ein paar allgemeine Infos. Am 4. September könnt ihr ihn kaufen für 12,95 €. 12 Kalenderseiten, das war's. Ja, diesmal ist es ja auch so, dass nicht irgendwelche x-beliebigen Charaktere auf einzelnen Seiten zusammengeklatscht wurden, sondern sind diesmal wirklich Kalenderblätter auch aus den japanischen Kalendern mit dabei. Genau. Soweit ich das festgestellt habe, ein bunter Mix aus allen früheren Kalendern, also Shiratori ist dabei mit seinen Pappbechern, Conan, Eske, ja. Ran. Also wie man uns sagt aus dem Jahre 2008 und 2013. Ah, nur aus 2 Jahren, okay, ja. Ja. Ich habe die ganzen Motive wiedererkannt, aber konnte sie jetzt keinen speziellen Jahren zuordnen, aber wenn du das sagst, dann wird es natürlich höchstwahrscheinlich stimmen. Ich vertraue dir da mal, ja. Vielen Dank. Also ich freue mich schon sehr auf diesen Kalender, weil ich finde, er ist im Gegensatz zu dem 2014er eine enorme Steigerung. Ja, absolut. Wahrscheinlich haben sich da auch viele gefragt, warum denn Kase einen eigenen Kalender entworfen hat, so wie in diesem Jahr, schätze ich mal, und warum die nicht die japanischen Kalender übernehmen und sind da irgendwie aufs Pferd gekommen, jetzt hier. Ja, ist auch gut so. Also, das Design vom 14er Kalender war ja an sich wirklich okay. Aber wenn man sich gleich an den japanischen Originalen orientiert hätte, ich glaube, das wäre für viele besser gewesen. Das Problem ist ja auch, man kann jetzt ja so einen Kalender nicht nochmal bringen. Wenn du nochmal Ran und Kogoro draufpackst, ist das sozusagen eine 1:1 Übernahme, vielleicht mit anderen Bildern oder vielleicht anderen Charakteren, aber im Grunde bleibt es ja doch das Gleiche und einen Kalender ohne Ran und Kogoro kannst du eigentlich schlecht rausbringen. Von daher auch ein logischer Schritt, jetzt hier weiterzugehen und verschiedenere Motive zu bringen mit irgendwelchen Szenen, auch aus der Anime- und Manga-Serie. Genau, teilweise sind bekannte Szenen dabei. Ja. Teilweise aber natürlich auch einfach nur Boom, Kladderadatsch und so, ja. Ja, nun gut, dann weiter zur nächsten Meldung. Das war eigentlich schon so der Anime in Deutschland. Da gibt's ja nicht viel zu berichten. Ja. Diesmal auch beim Manga in Deutschland leider nicht so viel. Die einzige Meldung ist, dass ein Gosho Aoyama Sonderband nach Deutschland kommen soll. Und zwar gab es da im Comic-Forum, das ja von EMA, Carlsen, Tokyo Pop und ECC, was auch immer das sein mag, gesponsert wird, ein Thread, wo aufgetaucht ist, dass anscheinend EMA sich die Rechte an dem Gosho Aoyama Short Stories gesichert haben soll und auch an dem Detektiv Conan FBI, der Detektiv Conan FBI Selection, die ja vor kurzem in Deutschland rausgekommen ist, in Japan. Und jetzt vielleicht auch den Weg nach Deutschland finden könnte, aber offiziell bestätigt wurde das noch nicht. Jetzt kam allerdings vor kurzem die neue Animania raus und da stand dann auch wirklich drin, dass sich EMA den Gosho Aoyama Short Story Band gesichert haben soll. Und der soll dann im Sommerprogramm 2015 erscheinen, also in gut einem Jahr. Zur Detektiv Conan FBI Selection steht dort noch nichts. Da müsste man dann weiter schauen, ob sie EMA sich den Titel überhaupt wirklich gesichert hat oder ob sie nur den Namen Detektiv Conan FBI Selection gesichert haben und ob der überhaupt kommt oder gar nicht oder was auch immer. Ja, also ich hatte auf der Animagic das große Vergnügen, mit Frau Lüb zu sprechen. Die hat mir nochmal ganz definitiv den Gosho Aoyama Short Stories Band bestätigt. Zum FBI-Band konnte sie mir aber auch da noch keine Angaben machen. Ja, also der Titel ist eingetragen, aber ob der Band jetzt auch schon gesichert ist von Japan aus, genau, das weiß man eben noch nicht. Und der Gosho Aoyama Short Story Band soll laut Animania im Sommerprogramm 2015 kommen. Wir hatten ja schon bereits vorab die Informationen zum Winterprogramm 2014-15, da kommt ja Band 81 und 82 nach Deutschland und kein neuer Sonderband. Dann im Sommerprogramm kommt dann der Gosho Aoyama Short Story Band und was mit der Selection ist von FBI, zumindest weiß noch nach keiner. Aktueller Planung, ne? Ja, wenn da was Neues rauskommt, hört ihr das natürlich hier im News-Podcast und lest es auf conannews.org, wie gewohnt. Jawohl. Ja. Und nochmal zum Gosho Aoyama Short Story Band. Das ist im Gegensatz zu der Short Stories Serie, die wir ja schon hatten mit 18 Bänden, die ja wieder eingestellt wurde, ist es beim Gosho Aoyama Short Story Band wirklich ein Band über Gosho Aoyama und seine anderen Serien, also irgendwelche Kurzgeschichten über Mystery, Romance, Comedy, alles eine breite Palette. Also hier könnt ihr dann mal abseits von Detective Conan mal schauen, was Gosho Aoyama sonst noch so auf dem Kasten hat. Ja. Aber es ist gut was für Conan-Fans, denn die Hauptcharaktere, das weiß ich jetzt schon, ähneln immer Ranma ja, Shinichi. Ja, immer. Vergleiche Kaito Kid, ihn, ja. Ja, gut. Soweit der Manga in Deutschland, wie gesagt, viel zu berichten gab es hier nicht. Weiter mit der spoilerfreien Zone, da hatte sich Marcel mächtig ins Zeug gelegt, wahrscheinlich ist er deswegen auch nicht beim Podcast hier heute dabei. ja, muss ich noch erholen von so einer Arbeit. Ne? Da gab es drei neue Let's Plays, Conan in der Mädchenschule, Teil 1 und Teil 2 und dann gab es noch ein extra Teil, das True Ending zur Legende um den Schatz von Kigan. Wenn ihr die Serie verfolgt habt, könnt ihr jetzt noch ein paar weitere Enden da verfolgen. Genau. Dürft ihr gerne mal reinschauen bei uns im Newsblog. Ja, ist sehr interessant. Auch das neue Projekt mit Conan in der Mädchenschule ist ein neues Spiel, was er jetzt angefangen hat. Und ja, es verspricht sehr interessant zu werden. Kurz zur Einleitung. Ran wird von einer Schülerin aus einem Mädcheninternat halt gefragt. Also sie hat sozusagen hat ein Problem und Ran soll ihr halt dabei helfen und Conan begleitet sie. Kokoro ist auch mit dabei, der darf allerdings nicht mit in das Mädcheninternat und dann erfahren Ran und Conan fällt von dem Mädchen, dass sie einen Drohbrief erhalten hat und ja, dass ihr wohl irgendjemand etwas antun will. Ja, danke dafür, Olli. Dann machen wir direkt weiter mit zwei, drei, vier kürzeren Meldungen. Und zwar wurde in Frankreich der Band 76 veröffentlicht am 5. Juli und drei Tage später am 8. Juli in den USA Band 51. Die US-Amerikaner hängen ja wie gewohnt ein bisschen hinterher. In Frankreich mit Band 76 ist ja noch ganz okay, sag ich mal. Dann wurden in Japan noch die Episoden 705 bis 708 auf DVD veröffentlicht. Das sind die Episoden nach dem Mystery Train, den ihr ja sicherlich kennen dürftet, aus Band 78 auch. Und dann gibt es noch ein neues Ending, das heißt Muteki na Hato von Mai Kuraki. Das Hato, wird Hato, ja. Ich bin immer noch kein Japaner, entschuldigt bitte die Aussprache. Das wird dann, glaube ich, Mitte August irgendwann in den Anime übertragen werden. Soweit dazu. Gut, dann noch eine etwas größere Meldung. Und zwar soll in Japan ein neuer Kaito Kid Anime im Oktober starten. Soweit ich das bisher mitbekommen habe, soll Kaito Kid dann den Sendeplatz vor Detektiv Conan einnehmen. Mhm. Das wird ja immer 18 Uhr, meine ich, ausgestrahlt. Oder? Kann gut sein. Ich meine auch, ja. Davor läuft ja bisher immer Kindaichi A oder sowas. Genau, ja. Also ja, R, ja, sozusagen. Und der Sendeplatz wird dann jetzt von Kaito Kid übernommen. Also bekommen wir dann ab Oktober Kaito Kid und Detektiv Conan im Doppelpack sozusagen. Finde ich eine interessante Mischung und auch vor allem interessant, dass Kaito Kid vor Detektiv Conan läuft, sozusagen als Warm-up, obwohl man es sehr so nicht sehen kann. Ich frage mich vor allem, ob dann die Episoden, die ja damals schon ausgestrahlt wurden von Kaito Kid, ob die nochmal neu aufgelegt werden, ob es weitergeht mit der Serie. Ja, gute Frage, ne? Ich habe mich da jetzt nicht so stark informiert. Also meines Wissens weiß man das noch gar nicht. Also man vermutet, wie ich gelesen habe, dass es nochmal komplett von vorne beginnt. Aber mit Sicherheit kann ich das nicht sagen. Also ich vermute, dass es wirklich natürlich von vorne beginnt und dass die Episoden, die bereits existieren, übernommen werden. Aber ich habe die Hoffnung, dass es auch mal näher am Manga dran bleibt. Weil der Anime, den wir jetzt von Kaito Kid haben, ja in einigen Punkten vom Manga abweicht. Und es wäre schön, den Original-Story-Verlauf zu haben. Wobei, ja wie jeder weiß, der Manga niemals abgeschlossen wurde, was ziemlich schade ist. Es kann aber auch sein, was ich ein bisschen enttäuschend finde, da Animes ja da nur einmal die Woche in Japan laufen, dass die bereits existierenden 10 oder 11 Folgen alle mal in 11 Wochen nacheinander gezeigt werden. Ja, möglich. Und dann wird die Serie wieder rausgenommen. Aber die schreiben extra von einem neuen Kaito Kid Anime, der starten soll. Also wenn die was von neu schreiben, erwarte ich auch was Neues oder auf jeden Fall neues Material irgendwo und nicht neue Auflage von alten oder remasterte Episoden, Kaito Kid Filler. Also ich hoffe es mir, aber im Prinzip war es ja so, dass glaube ich dasselbe Animationsstudio wie das, was die Conan-Folgen gemacht hat, die Kaito Kid-Folgen produziert hat, dann musste Conan in der Zeit mal aussetzen. Ja, genau. Und wenn die jetzt wirklich einen längeren Anime geplant haben, kann es sein, dass da eben andere Leute dran gewirkt haben, dann wird sich auch der Stil ein bisschen verändern und dann werden vielleicht die alten Episoden nicht mehr eingesetzt. Da bin ich mal ziemlich gespannt drauf. Also, da könnte man jetzt ewig drüber spekulieren. Könnte man, ja. Wir werden es dann im Oktober sehen und ihr werdet das dann entweder selber sehen, bei uns im Newsblog lesen, hatte ich ja schon gesagt, conannews.org. So häufig der Verweis auf conannews.org. Oder ihr hört das im Conancast, conannews.org/conancast. So viel dazu. Noch eine weitere News in der spoilerfreien Zone, auch schon die letzte hier. Und zwar stehen die Besucherzahlen und Einnahmen zu Film 18 fest. Was hat es denn damit auf sich, Kevin? Ja, also genau das, was du gesagt hast. Besucherzahlen und Einnahmen stehen fest. Man hat dabei herausgefunden, dass viele Milliarden Yen, also ungefähr 30 Millionen Euro, da reingeflossen sind in den neuen Film. Man muss aber sagen, Platz 1 ist immer noch der Crossover-Streifen Lupin der Dritte gegen Detektiv Conan, der Film. Er ist auf Platz 1 mit 4,25 Milliarden Yen und 3,5 Millionen Besucher. Platz 2 dann, Film 18 ganz aktuell, mit 4,09 Milliarden Yen und 3,29 Millionen Besuchern. Ja, also, da fließt ordentlich Kohle, muss man so sagen. So viele Zahlen hier und vor allem so hohe Zahlen, also. Ja, ja. Am besten ihr lest noch mal bei Conanews von Ort nach. Das ist wirklich ein Haufen Geld. Ungefähr 30 Millionen Euro ist da geflossen an Umsatz. Nicht schlecht. Ja, habe ich auch großen Respekt vor und ich freue mich, dass Detective Conan noch so gut ankommt. Ist ja in Japan auch mehr oder weniger eine Tradition. Man konnte aber auch mit den hohen Zahlen rechnen, da der Film 18 immerhin Einfluss in die Originalrahmenhandlung nimmt. Ja, das werden wir dann erfahren, wenn der Film auch hier in Deutschland erscheint. Ach so. Hoffentlich ohne Verschiebung, dann im Jahr 2015. Wir werden sehen. Wir dürfen gespannt sein, ja. Im Notfall 2016, hä? Ja, die Filme erscheinen ja von Jahr zu Jahr immer später bei Kase. Das ist irgendwie ein schlechtes Zeichen, aber gut. Anfangs noch im Juli, ne, ungefähr. Juli? April sogar. So? April. April, oh. Ich glaube, der Film 13 war Mai, dann war 14 im April und dann ging es bei 15 in September, glaube ich, und 16 jetzt Oktober, kann es sein? Weiß ich gar nicht so genau. Und jetzt hängen wir da hinten im Winter fest. Nee, 16. Film 16 war, glaube ich, im November. Nee. 16 war nicht im November. Es war, wenn in Oktober, dann September. Im November war noch kein Film. Ja, dann Oktober. Ja, 29. Oktober. Ja, also im November war noch kein Film. Okay. Also ich habe mir schicken lassen und ich habe ihn erst Anfang Dezember bekommen. Oh, Dezember? Da solltest du den Anbieter wechseln. Nein, ich habe ihn geschenkt bekommen aus Deutschland. Ah, ach so, okay. Von daher war das okay. Ja, dann natürlich was anderes. Ich habe das nicht mehr erwartet gehabt. Ich bin immer noch sehr dankbar. Ja. Derjenige, der ihn geschickt hat, der hört gerade zu. Er weiß es. Alles klar. Gut, ich würde sagen, wir machen weiter. Und das machen wir dann ohne Kevin, der sich ja wie immer nicht spoilern lassen möchte. Ja, schön. Daher muss ich mich an dieser Stelle von dir verabschieden. Tschüss. Ja. Und sage alles tschüss, danke für die Teilnahme. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Philipp. Ciao, Olli. Ciao, Bianca. Huhu. Gut, dann schauen wir uns mal die Anime-Episoden an, die in letzter Zeit veröffentlicht wurden in Japan. Da hatten wir noch ein paar vom letzten News-Podcast aufgeschoben. Die werden jetzt hier in voller Länge natürlich besprochen, wie ihr es gewohnt seid. Da haben wir die Episoden 744 und 745, Makoto Kyogoku unter Verdacht Teil 1 und Teil 2. Bitteschön, Bianca. Okay, also, diese Folgen beginnen damit, dass Sonoko, Ran, Konnen, Sera und Kogoro zusammen eigentlich Tennis spielen wollten, aber weil es geregnet hatte, sind sie alternativ Bowling spielen gegangen. Sonoko hatte dazu einen extra Gast angekündigt, der plötzlich auftaucht, hinter Sera steht, sie böse anguckt, was auch mit ziemlich spannender Melodie unterlegt ist, und die beiden fangen an, sich zu prügeln. Letztendlich kommt heraus, dass dieser jemand Makoto war, der eifersüchtig war, weil er dachte, Sera wäre ein Junge und würde sich an Sonoko ranmachen, aber das Missverständnis wird natürlich ganz schnell geklärt. Dann tauchen unsere beiden Verdächtigen auf, die nicht die einzigen beiden Verdächtigen bleiben werden, nämlich zwei Lehrerinnen, Mona Michiko und Masaki Tsunami, die von einem dritten Lehrer sprechen, Herrn Tanpa, der allerdings im Auto wartet und anscheinend dort schläft, weil er seinen Rausch ausschlafen muss. Makoto geht später zu Kogoro in den Mietwagen und ruht sich aus, weil er noch gejetlaggt ist, da er erst gerade in Japan angekommen ist von einem Flug. Und kurz darauf geht auch Michiko, die Mathelehrerin, auf den Parkplatz und will nach ihrem Kumpel Herrn Tanpa sehen, der allerdings verschwunden ist. Letztendlich suchen natürlich alle nach ihm und finden ihn tot, ertrunken in einem Dixi-Klo. Damit endet die erste Folge, es geht zur zweiten Folge über und wir treffen auf Inspektor Yamamura, den idiotischen Polizisten aus Gunma, der sich gar nicht mal so doof verhält in dieser Folge. Der fängt an zu ermitteln und will sofort Makoto einbuchten, weil dieser sich vorher mit Herrn Tanpa geprügelt hatte, allerdings nur aus Notwehr, weil dieser Lehrer ihn eben im betrunkenen Zustand aus irgendeinem Grund angegriffen hatte. Doch Sonoko ist natürlich total gar nicht begeistert davon und in einer relativ witzigen kurzen Szene versucht sie Makoto da rauszuhauen, kann aber auch keine guten Beweise liefern, natürlich nicht. Also beginnt natürlich Conan wieder zu ermitteln, während Sera ihn dabei beobachtet und heimlich SMS mit ihrem zweiten Bruder schreibt, der Conan zu kennen scheint. Wer auch immer er ist, das erfährt man nicht. Jedenfalls wird der Fall letztendlich durch ein Experiment aufgelöst. Kurz vor diesem allerdings rennt Makoto weg, was ihn ein weiteres Mal zum Mordverdächtigen macht. Und er taucht auch bis zum Ende der Auflösung nicht wieder auf. So, wer letztendlich der Täter ist und warum Makoto weggelaufen ist und was in den SMS von Seras Bruder stand, das erfahrt ihr, wenn ihr die Folgen beide zu Ende guckt. Ja, wie fandest du denn die Episode? Ich fand sie relativ spannend, eben dadurch, dass sie sehr spannend gemacht wird, dass Makoto dann doch als Verdächtiger gilt, dass er wegläuft. Und es gab nicht mal, doch es gab drei übliche Verdächtige, wobei einer diesmal zu den Hauptcharakteren zählte, was es spannender machte. Und überhaupt die Tat, wie sie verübt wurde mit einem chemischen Experiment, überaus interessant war. Also ich würde dem ganzen Fall 4 bis 4,5 von 5 möglichen Sternen geben. Oder möglichen Dixi-Klos in diesem Fall. Sterne sind ja altmodisch. Ja. Ja, also ich fand den Fall auch recht interessant, dass Makoto jetzt mehr ins Rampenlicht, sag ich mal, gestellt wird. Es gibt gute Szenen, die Konfrontation mit Sera und dann auch, dass Yamamura ihn immer wieder als Verdächtigen und Täter hinstellt, also ist sehr interessant, ja. Nichtsdestotrotz handelt es sich halt auch hier wieder um einen, ja, Kriminalfall, was ja nicht verwunderlich ist. Und würde dann in Anbetracht der nächsten Episoden, so zum Vergleich, bei einer Durchschnittsbewertung von 3 von 5 Bowlingkugeln landen. Okay, da liegen wir ja relativ weit auseinander. Macht's aber spannend, weil ich die nächsten beiden nicht gesehen habe. Da machst du die mir schon spannend. Ja, so kann ich auch gerne gleich weitermachen. Es sei denn, Philipp möchte noch eine Bewertung abgeben oder etwas zu den vorigen Episoden. Nee, ich habe die Episoden leider nicht gesehen. Ich habe die noch nicht gesehen. Ich werde mich dann auch vom deutschen Manga überraschen lassen und mal schauen, worum es da geht. Ich hatte die auch beim japanischen Anime nur grob verfolgt und freue mich auf die deutsche Manga-Umsetzung. Gut, dann geht's weiter mit den Episoden 746, 47, Kaito Kid vs. Makoto Kyogoku. Ja, die Episode beginnt im Hause der Suzukis. Und zwar ist ja Makoto jetzt gerade in den letzten Folgen wieder in Japan angekommen. Und dieses Mal beginnt die Folge halt damit, dass Sonoko Makoto ihren Freund, ihren Eltern vorstellt und das ist ja immer eine heikle Situation, wenn der Freund plötzlich bei den Eltern der Freundin sitzt. Und genauso kritisch wird er dann auch von der von Sonokos Mutter Tomoko halt beäugt. Und sie äußert so ihre Zweifel daran, ob Makoto auch wirklich später in der Lage sein wird, das Sonoko-Finanzimperium zu leiten, da er ihr mehr wie ein Raufbold vorkommt, der eigentlich nur daran interessiert ist, sich mit anderen Menschen rumzuprügeln, anstatt dass er halt auch wirklich irgendwie intelligenzmäßig was im Kopf hat. Ja, da gibt es schon mal einige interessante Szenen. Und dann geht es weiter, dass Sonoko plötzlich davon hört, dass ihr Onkel Jirokichi Suzuki plötzlich eine Nachricht von Kaito Kid bekommen hat oder dass er eine geschickt hat. Jedenfalls hat er wieder ein Juwel, den Kaito Kid stehlen möchte. Und Sonoko wird natürlich immer ganz aufgeregt, wenn Kid auftaucht und sie spricht auch mit ihrem Onkel am Telefon, ja, wenn Kid-sama dann wieder kommt und oh, das wird so toll. Und Makoto sitzt natürlich daneben, kriegt das alles mit und wird so ein bisschen misstrauisch, wer denn eigentlich dieser Kid-sama ist, der Sonoko ja ein bisschen mehr zu bedeuten scheint. Daraufhin geht er zu Jirokichi Suzuki und bittet ihn, dass er seinem Sicherheitsteam beitreten darf, um den Juwel vor Kaito Kid zu verteidigen. Der Onkel ist natürlich zunächst ein bisschen skeptisch und lehnt das natürlich ab, weil was kann ein einzelner Mann denn schon großartig da gegen Kaito Kid machen? Als er dann aber von Sonoko erfährt, dass Makoto ein Karate-Champion ist, der in 400 Kämpfen unbesiegt ist, wird er plötzlich begeistert von ihm und heuert ihn als Leibwächter des Juwels sozusagen an. Und entwickelt sich das Ganze so weit, dass Makoto zum Schutz des Juwels den Juwel um den Hals trägt und auf diesem Podest, wo er ausgestellt wird, dann sitzen bleibt und dann eben auch sozusagen darauf wartet, dass Kaito Kid dann kommt, um den Juwel zu stehlen. Und ja, wenn er dann ihm gegenübersteht, würde ihn wahrscheinlich mit seinen Karate-Tritten ordentlich vermöbeln, weil sei denn, Kid hat irgendwas in der Hinterhand. Dann gibt es noch ein paar andere Begegnungen. Während Makoto in diesem Museumsraum sitzt, kommt plötzlich die Mutter von Sonoko rein und will mit ihm eine Wette abschließen. Welche das ist, erfahren wir nicht. Und auch Sonoko bekommt Besuch von Kaito Kid zu Hause, der ebenfalls mit ihr eine Wette abschließt. Ja, da diese Wette, so erzählt Sonoko am nächsten Tag ran, und Conan geht darum, dass wenn Kid es schafft, den Juwel zu stehlen, dass er vom Suzuki Finanzkonzern als Gegenleistung ein Bild bekommt. Nun ja, ob Kid es dann letztendlich schafft, den Juwel zu stehlen, wie die Konfrontation zwischen ihm und Makoto ausgeht, wer gewinnt, ob Kid ein paar Schläge einsteckt oder ob er doch irgendwie was in der Hinterhand hat, das würde ich sagen, guckt ihr euch selber mal an. Ich fand die Episode auf jeden Fall sehr interessant und gelungen. Es gab viele, ja, witzige Elemente, sag ich mal, auch mit dabei, die das Ganze sehr unterhaltsam gemacht haben. Und deshalb vergebe ich eine Bewertung von 4 von 5 Kaito-Kid-Zylindern. Oh, schön, ja. Lohnt sich wahrscheinlich, die Episode anzuschauen. Wenn ihr vorher einen gleichen Geschmack hattet wie Olli, dann solltet ihr auf jeden Fall in diese Episode also mal reinschauen, ja. Ja, ansonsten wird der Fall ja auch später dann irgendwann bei uns im Manga erscheinen. Das auf jeden Fall, ja. Müsste wahrscheinlich Band 82 vielleicht sein. Könnte gut hinkommen, ja. Dann weiter mit den kommenden Episoden. Da haben wir jetzt zunächst die Love Story im Polizeihauptquartier, Geständnis und Wahrheit. 2 Episoden, 2. August und 9. August werden die ausgestrahlt oder wurden schon. Danach gibt es 2 Wiederholungen. Mord auf Kogoros Klassentreffen dürfen wir schon kennen. Das war die Episode Mord unter Freunden in Deutschland aus Band 9, beziehungsweise Episoden 28, 29. Die kommen dann, und am 30. August ist dann erstmal Pause beim Detective Conan Anime, weil dort ein Sonderprogramm gezeigt wird. Allerdings wird die Sendung vor Detective Conan, Kinder Ichi A, planmäßig gestartet. Ich hatte da mit Marcel auch schon drüber gesprochen. Er sagte, dass extra für Kinder Ichi A das Sonderprogramm unterbrochen wird, damit das gezeigt werden kann, dieser Anime eben. Aber Detective Conan wird dann eben nicht mehr gezeigt. Da ist dann die große Frage, warum. Aber wird alles schon seinen Sinn und Zweck haben. Da werden sie sich was bei gedacht haben, hoffe ich mal. Also erstmal keine neuen Episoden für 3 Wochen, und ich glaube, danach soll es auch nicht sonderlich rosig weitergehen, sondern mit vielen Wiederholungen, Fillern und allem möglichen Kram, den wir als fleißige Verfolger des Animes in Japan ja eigentlich eher weniger haben wollen. Ja, kommt drauf an, was für Filler-Episoden es werden. Ja, in der Regel natürlich nicht so gute, aber kann natürlich sein, dass ein paar Highlights darunter sind, klar. Ja, wir werden es euch wissen lassen. Genau, ja, wie gehabt hier bei uns im Conancast. Ja gut, dann geht es weiter mit dem Manga in Japan. Da hatten wir wieder mal einige interessante Kapitel. Wir haben ja noch einige aus dem letzten News-Podcast zu besprechen. Da hatten wir einiges verschoben. Diesmal haben wir ein wenig mehr Zeit, trotz großem Animagic-Teil am Anfang dieses Podcasts. Zunächst geht es um den Fall mit Shukichi Haneda und der Entführung von Yumi. Da gab es noch 2 neue Kapitel, die Kapitel 901, ein verbotener Zug, und 902, ein brillanter Zug. Ihr werdet euch erinnern, der Fall begann schon im Kapitel 899 und wurde dann im Kapitel 900 fortgesetzt. Also hier ein 4-Kapitel-Fall, und ich hatte es letztes Mal, glaube ich, schon kurz angerissen. Also Shukichi Haneda ist auf dem Turnier, um seinen letzten großen Titel im Shogi zu gewinnen. Und erfährt dann plötzlich, dass Yumi entführt wurde, macht sie dann auf den Weg, trifft auf die Detective Boys und Professor Agasa unterhält sich heimlich mit denen, sodass der Entführer das nicht mitbekommt und versucht dann anhand mehrerer Hinweise Yumi zu finden, beziehungsweise den Entführer zu finden, und Conan und die Detective Boys greifen ihm dann natürlich unter die Arme und versuchen ihm zu helfen, ohne dass dem Entführer auffällt, dass Haneda da jemanden bei seiner Seite hat, der ihm hilft. Ja, jetzt wurde der Fall eben abgeschlossen, auch sehr gut abgeschlossen, wie ich fand, was ich bisher gesehen habe. Ich habe den Fall noch nicht zu Ende gelesen, werde mir das auch für den deutschen Manga aufheben, da ich aufgrund einiger Spoiler schon sehr gespannt bin, wie das denn umgesetzt wird und mich da vor allem von der deutschen Umsetzung überraschen lassen möchte. Vergebe aber trotzdem 5 von 5 Shogi-Steinen, allein wegen des Endes. Ich finde das wirklich toll, dass dieser Fall so endet. Ja, das ist ja super. Also ich habe den Fall auch, ich habe ihn komplett gelesen, werden natürlich aber nicht auf das Ende groß eingehen. Wir wollen ja hier nicht spoilern, obwohl wir im Spoilerbereich sind. Ja. Und ja, also mir hat der Fall wirklich auch sehr gut gefallen. Allein auch, dass Haneda jetzt mit dabei ist und einen ganzen kompletten, ja, Fall, sag ich mal, bekommt. Also er zählt ja dann jetzt dann doch schon mehr zu den Hauptcharakteren und ja, das hat mir sehr gefallen eigentlich, die ganze Handlung an sich, dass er so auch so eine, ja, Art Schnitzeljagd mit dem Entführer spielt, von ihm Hinweise und sowas bekommt und alle Hinweise und so drehen sich ja um das Spiel Shogi und da ich auch ein begeisterter Schachspieler bin, bin ich da auch sehr gespannt, welche Informationen wir dann auch noch im Deutschen zu dem Shogi-Bereich dann noch zusätzlich bekommen. Also es war sehr interessant, da ein bisschen mehr über das Spiel halt zu erfahren. Also gibt auch wieder Informationen abseits des Manga-Bandes an sich. Und ja, mir hat der Fall auch sehr gut gefallen und ich würde mich dann einfach mal Philipp in der Bewertung ruhig anschließen und vergebe 5 von 5 Hinweiszetteln. Ja, ich hatte gerade eben das Ende nur in der einen Richtung gedacht, aber ich fand's auch toll, dass am Ende die Haupthandlung ein wenig vorangebracht wird. Unter anderem taucht mein Lieblingscharakter da auf. Wenn ihr wissen wollt, wer das ist, könnt ihr entweder die anderen Casts hören oder ihr lest das Kapitel. Das finde ich auch sehr, sehr schön und da wird wieder einiges aufgeworfen an Fragen, was ich ja eigentlich immer bemängel, aber in diesem Fall fand ich's gut, weil man auch da mal eine andere Richtung geht als sonst immer bei neue Fragen über Sera, noch eine Frage über Sera und irgendwann ist man damit überhäuft, jetzt in eine andere Richtung. Ja, mir persönlich gefällt auch, dass die Beziehung zwischen Haneda und Yumi etwas mehr in Bewegung gerät, sag ich. Das natürlich auch, das in erster Linie eigentlich in diesem Fall. Ja, wir haben noch zwei weitere Kapitel, Kapitel 903, 904, die Leiche im Schwimmbad und sinkende Glasscherben. Also Sera unterhält sich zu Beginn des ersten Kapitels mit dem mysteriösen Mädchen in dem Hotelzimmer, wo sie untergekommen sind. Und das mysteriöse Mädchen möchte sich Conan zeigen, den Sera auch schon zu sich eingeladen hatte und extra darauf verwies, dass die Detective Boys nicht mitkommen sollen. Allerdings kommen dann Ran und Sonoko mit, weswegen das kleine Mädchen nicht mit Conan sprechen möchte und das dann verschoben wird. Und danach beginnt dann ein ganz normaler 0815-Fall, sage ich mal, so ganz herablassend. Die wollen im Pool schwimmen gehen, die drei, fragen sich dann noch, was Sera wohl für ein Bikini hat und sind dann ganz verwundert, als sie so einen ganz normalen trägt, obwohl sie ja gar keine Brüste hat. Ohohoho. Und danach finden sie dann ein paar Gäste vor, die im Pool schwimmen. Ein Mädchen oder eine junge Dame hat plötzlich eine Kette verloren, die auch relativ teuer ist und lässt dann den ganzen Poolbereich absperren, um nach dieser Kette zu tauchen. Und dann wird sie später ermordet oder tot dort aufgefunden im Pool. Die Kette ist immer noch nicht da. Und dann stellt sich die Frage, wie diese junge Dame eben umgebracht wurde und wer von diesen dreien, die zwischenzeitlich immer mal wieder am Pool aufgetaucht sind, denn diesen Mord wohl begangen hat oder ob es Selbstmord war oder ein dummer Zufall. Oder ein Unfall vielleicht, weil ja im Schwimmbecken auch Glasscherben gefunden wurden. Genau, am Boden des Schwimmbeckens waren Glasscherben. Wie auch immer die da hinkommen, ja, wer sowas macht, der gehört bestraft. Den Beginn des Falls fand ich eigentlich sehr gut mit Sarah und dem mysteriösen Mädchen. Die weitere Richtung geht mir jetzt ein bisschen, wie ich sagte, 0815 Fall. Es wirkt so, als wolle Aoyama hier wieder einen 3-Kapitel-Fall draus machen, was es wohl auch wird, mit 3 Verdächtigen und irgendeinem Todesfall, den es dann zu klären gilt. Also hier nicht so besonders. Könnte man zwischen 2 und 3 Detective Boys Abzeichen streiten. Dadurch, dass das Mädchen allerdings am Anfang da war, möchte ich an dieser Stelle 3 von 5 Glasscherben vorerst vergeben für die ersten beiden Kapitel. Ja, würde ich mich anschließen. Also Aoyama hat da so ein Privileg für, wenn es um spannende Sachen geht, wie wir auch neulich schon festgestellt hatten mit Sarah und woher kennt sie Conan in dem Früchtefall, wo ja. Es dann plötzlich komplett aus den ins Hintergrund gerät, und genauso war das hier auch. Ich dachte, boah, endlich wird gelüftet, wer das Mädchen ist, und man erfährt ein bisschen mehr, und dann nee. Man denkt ja noch immer, dass es in den nächsten Fällen weitergeht mit dieser Frage, aber dann kommt bestimmt im nächsten Fall kommt wieder Bourbon oder Okia oder weiß der Geier was. Irgendwas kommt auf jeden Fall, was nicht mit diesem Mädchen zu tun hat. Ich sehe es schon vor mir. Ja, und deshalb war ich da in dem Moment sehr enttäuscht und denke aber, dass der Fall vielleicht durchaus noch etwas interessanter wird. Es gibt, denke ich mal, auch ein paar gute Elemente halt damit bei in dem Fall, und ich denke, es wird sich ein Durchschnittsfall ableiten, mit dem ich mit einer Durchschnittsbewertung von 3 von 5 Bikinis einsteigen möchte. Ich denke, Bikinis ist gut, ja. Einmal den von Sonoko, den von Sera und von Ran, ne? Ja, genau. Ist die Frage von welchen 5, aber naja, vielleicht vom mysteriösen Mädchen und Ei. Ja, man weiß es nicht, ja. Die kommen noch dazu. Das mysteriöse Mädchen erinnert mich auch immer mehr an Ei, muss ich sagen. Ja, sie sieht auch so ein bisschen so aus, ne? Also diese Gesichtszüge und alles Mögliche, puh. Aber vielleicht ist es nur Aoyama, der da nicht so viele verschiedene Zeichenmöglichkeiten hat. Naja. Wir werden es irgendwann erfahren. Dann noch ein Hinweis darauf, dass Band 84 und das Super Digest Book 70 Plus in Japan veröffentlicht wurden. Den Band 84 konnte ich mir auf der Animagic schon sichern. Bin da auch sehr glücklich drüber. Das Super Digest Book war ein bisschen teuer, muss ich dazu sagen. Da werden übrigens die Bände 61 bis 70 inhaltlich zusammengefasst in verschiedene Kategorien. Romance, inhaltlicher Fortschritt und so weiter. Also da wird ein Überblick gegeben, was dann in den Bänden so passiert ist. Da wird ja jetzt in Japan gerade wieder einiges veröffentlicht. Ich glaube, 80 plus kommt auch noch in nächster Zeit. Und dann ist natürlich erstmal Schluss, weil es die Bände 81 bis 90 noch nicht gibt. Die aber kommen werden. Ja, davon gehe ich aus. Also ich denke, wir kriegen die 100 auch noch hin. Gibt eine Menge Fragen noch zu beantworten und wir stehen noch nicht vor einem Ende. Sehe ich auf jeden Fall nicht kommen. Ja, die beiden Bände wurden veröffentlicht. Das war's dann auch schon mit dem heutigen News-Podcast. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Freue mich, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Noch einmal der Hinweis auf unser Gewinnspiel hier am Ende. Also einfach unter dem Conancast in den Kommentaren einen Kommentar posten. Dann seid ihr bei der Auslosung mit dabei. Und vielleicht gewinnt ihr dann ja Band 79 und 80. Ich wünsche euch viel Glück. Sage danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, auch ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen und wünsche euch viel Glück und Erfolg beim Gewinnspiel. Und ich wünsche euch auch alles Gute und hoffe, dass man sich auf irgendeiner der nächsten Cons sieht, vielleicht sogar schon zur Gamescom. Bis dann! Genau, ja, bei der Gamescom wirst du ja dabei sein, nicht wahr? Genau! Also bei der Konichi bin ich auf jeden Fall vor Ort und Kevin ist auch vor Ort. Da bin ich am Freitag. Ja, du bist ja auch Freitag jetzt mit dabei, okay. Ansonsten sehen wir uns auch bei der Frankfurter Buchmesse, also es gibt zig Möglichkeiten, uns zu treffen. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, ja. Oder eventuell auf der Nikon. Ah ja, da bist du dann dabei, ne? Da bin ich dabei. Okay, also viele, viele Möglichkeiten, ja, nutzt die Chance, wenn ihr uns mal sehen wollt. Und zwar konnte Kevin mit Kasee sprechen und... Ich esse gerade einen Hanuta, ich muss kurz warten. 1. 2. Juhu!